Schluss mache, dass wir aus diesem Hause kommen. Die Höflichkeit der fremden Dame ist mir empfindlicher als die Grobheit des Wirts. Hier. Nimm diesen Ring. Die einzige Kostbarkeit, die mir übrig ist. Von der ich nie geglaubt hätte, einen solchen Gebrauch zu machen. Versetze ihn. Lass dir 80 Friedrichs nur darauf geben. Die Rechnung des Wirts kann keine 30 betragen. Bezahle ihn und räume meine Sachen. Ich gehe, mache deine Sache gut. Sorgen Sie nicht, Herr Major. Vor allen Dingen, dass meine Pistolen, die hinter dem Bette gehangen, nicht vergessen werden. Ich will nichts vergessen. Noch eins. Nimm mir auch deinen Pudel mit. Hörst du, Just?